Werte Hörerschaft, herzlich willkommen zum Blerus Monolog Nummer 0000B. Ja, immer noch eine B-Nummer. Ich teste gerade eine Aufnahmesoftware namens Reaper mit dem Produkt Ultraschall drüber gelegt. Ich bin ja leider kein Soundtechniker oder sonst irgendwas. Ich habe was Normales gelernt. Du musst dann halt nach und nach probieren, wie ich überhaupt zurechtkomme. Diese Reaper-Aufnahmesoftware scheint mir ganz gut zu funktionieren. Ich habe mir da auch gleich die Vollversion gekauft. Eine Personal Small Business Lizenz. Ich habe zwar überall gelesen, dass man das irgendwie für 44 Euro organisieren kann. Gut, vermutlich habe ich die falsche Lizenz gewählt und dann halt auch bezahlt. Aber so ist es eben. Ja, das funktioniert soweit, habe ich schon mal festgestellt. Jetzt ist für mich dann noch die Überlegung, mit welchem System möchte ich arbeiten. Alle, die über Aufzeichnen von Podcasts berichten, erzählen, dass mit Mac-Produkten Multimedia-Aufnahmen besser zu handeln sind. Ich arbeite aktuell mit Windows. Und ja, ich kenne noch nichts anderes, deswegen kann ich eigentlich auch nicht sagen, dass ich mit Macintosh besser zurechtkomme. Ich versuche allerdings gerade ein Leihgerät zu bekommen, so dass ich mal mit Macintosh arbeiten kann, um zu sehen, was mir eher liegt. Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich meinen Podcast mit Headset aufnehmen soll oder mit einem professionellen Großmembran- oder Kondensatormikroskop mit einem Mischpult an meinem Rechner angeklemmt. Das werde ich allerdings dann auch noch herausfinden. So, mal eine Kapitelmarke setzen. Kapitelmarke, Podcast, Insert, Chapter Maker. So. Ja, jetzt habe ich meine Kapitelmarke gesetzt, weil ich zu dem Thema Ingress kommen möchte. Mein privates Hobby, beziehungsweise eins meiner Hobbys, welche ich betreibe, ist Ingress spielen. Ingress ist eine Art Augmented Reality Spiel, bei dem man mit dem Smartphone durch die Gegend rennt und versucht, verschiedene Punkte einzunehmen oder Aufgaben zu erledigen und Felder zu generieren. Da werde ich wahrscheinlich später, beziehungsweise in weiteren Podcasts, nochmal dazu kommen und genaueres berichten. Ja, Ingress hat einen gewissen Suchtfaktor für viele von meinen Mitspielern und Mitspielerinnen, beziehungsweise Agenten. Und von daher ist das ein sehr aufwendiges Spiel. Es kann sehr viel Zeit fressen, wenn man sich nicht zu beherrschen weiß und sehr viel Wut und Aggressionen erzeugen. Aber es macht, wenn man mit Spaß an die Sache geht und genügend Humor besitzt, sehr viel Spaß und man lernt sehr viele Leute und Gegenden kennen. So wie heute zum Beispiel. Aktuell hat Ingress weltweit Missionen zum Start von dem neuen Star Wars Film Star Wars Force Awakening geschaltet. Das heißt, man muss sich an einen bestimmten Ort begeben und dort eine Mission starten, welche sich um diese Mission haben gewisse Bilder. Es gibt diverse Missionen und diese Bilder drehen sich halt hier alle um diese aktuelle Serie Star Wars, das Erwachen der Macht. Und in Stuttgart gibt's entsprechend um ein Kinocenter von einer großen Kette sechs Missionen, welche ich erfolgreich abschließen konnte. Bei den Missionen musste ich verschiedene Orte angehen, rund um die Liederhalle, ein wenig ins Universitätsviertel und auf einen Friedhof. Und zu jeder Mission gab es dann auch eine Frage, die sich auf den Film bezog, auf Regie, auf Geschichteninhalte, die geklärt werden mussten und waren leicht zu lösen. Ja, innerhalb von einer Stunde hatte ich dieses Sechs-Missionen-Paket also erledigt. Und nebenbei konnte ich dann auch noch meinen tausendsten Unique Capture feiern, welcher bei Ingress mit einer Goldmedaille namens Pioneer gewürdigt wird. Ja, das war's dann erstmal soweit. Das ist, wie gesagt, nur ein Test, wie es dann weitergeht. Werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir werden uns wiederhören. Einen schönen Abend noch oder schönen Tag oder wie auch immer, wann immer, wer was dann hört.